In einem kleinen Ort in West-Kansas wurde die vierköpfige Familie Clutter durch Kopfschüsse getötet. Die Beute der Täter zwischen 40 und 50 Dollar. Die Morde geschahen eher zufällig. Ein psychologischer Unfall, wie der Autor Truman Capote nach jahrelangen obsessiven Recherchen resümierte. Aus tausenden Ermittlungsakten des FBI, aus Interviews, die er mit Beteiligten und Betroffenen, auch mit den Mördern selbst geführt hat, rekonstruierte Capote ein grauenhaftes Verbrechen und schrieb einen hochspannenden, atmosphärisch dichten, nicht fiktionalen Roman. Kaltblütig. Irene Schuck hat ihn als dreiteilige Hörspielfassung bearbeitet und inszeniert. Das Städtchen Holcomb liegt auf der Weizenhochebene von West Kansas. Eine einsame Gegend, die selbst für die anderen Bewohner von Kansas hinter dem Mond liegt. Das Land ist so flach, dass man nach allen Seiten unheimlich weite Ausblicke hat. Pferde, Rinderherden, eine Gruppe von weißen Getreidesilos. Auch Holcomb selbst sieht man schon aus großer Ferne. Eine planlose Ansammlung von Gebäuden, durch die quer hindurch die Hauptstrecke der Santa Fe-Eisenbahn verläuft. Kein Personenzug hält hier. Die Straßen sind ungepflastert, die meisten Häuser einstöckig. Nur dem stattlichen Schulgebäude sieht man an, dass die Leute im Allgemeinen recht wohlhabend sind. Bis zu einem bestimmten Tag im November 1959 hatten nur wenige Amerikaner je etwas von dem kleinen Ort gehört. Den 270 Einwohnern, zum größten Teil Farmbesitzer, war das nur recht so. Dann, in den ersten Stunden jenes Novembermorgens, es war ein Sonntag, zerrissen fremde Laute die normalen, frühmorgendlichen Geräusche. Keiner im schlafenden Holcomb hatte sie gehört, die vier Gewehrschüsse, die letztendlich sechs Menschen das Leben kosteten. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Erster Teil, die sie als letzte sahen. Guten Morgen, Alfred. Guten Morgen, Mr. Clutter. Ich habe schon bei Ihnen vorbeigeschaut, aber es war noch alles ruhig. Es ist gestern spät geworden. Nancy war nach der Aufführung noch auf der Feier der Theatergruppe. Sie hat ihre Rolle sehr gut gespielt. Meine Frau meinte, wie eine richtige Südstaatenschönheit. Ihre Frau hat gestern auch wunderschön ausgesehen. Wie in alten Tagen. Der Aufenthalt in Wichita hat ihr gut getan. Wenn Sie heute Vormittag nichts Besonderes für mich haben, würde ich gerne freinehmen. Das Baby ist krank. Ich wollte meine Frau zum Doktor bringen. Das tut mir leid. Sie können ruhig fahren. Und wenn wir irgendwie helfen können, sagen Sie es. Danke. Herbert William Clutter, Besitzer der River Valley Farm und einer der angesehensten Bürger in Holcomb, war an diesem Samstagmorgen, dem 14. November 1959, später als sonst aufgestanden. Die Schulaufführung von Tom Sawyer, in der seine Tochter Nancy mitgespielt hatte, war ein Erfolg gewesen und es hatte ihm Freude gemacht, seine Frau wieder einmal auszuführen. Bonnie litt seit 6 Jahren unter kleinen nervösen Anfällen, wie es in der Familie hieß, und begab sich regelmäßig zur stationären Behandlung in ein psychiatrisches Institut. Erst vor 3 Tagen war sie mit einer unglaublichen Nachricht zurückgekehrt. Der neue Arzt ist sich ganz sicher. Meine Rückgratverkrümmung ist die Ursache, nicht der Kopf. Wenn es wirklich so sein sollte, würde Mr. Clutter bei dem geplanten Thanksgiving-Treffen der Familie sein Dankgebet in ungetrübter Freude sprechen können. Bis später, Alfred. Er verabschiedete sich von Alfred Stöcklin, dem einzigen Arbeiter, der auch auf der Farm lebte, in einem Haus knapp 100 Meter vom Haupthaus entfernt, und ging in südlicher Richtung zum Fluss und zu den Feldern. 3 Zentimeter mehr Regen und dieses Land wäre ein Paradies auf Erden. Herb Klatter hatte schon immer gewusst, was er wollte und auch erreicht, was er sich vorgenommen hatte. Das ansehnliche weiße Haus mit den 14 Zimmern hatte er selbst entworfen. Seine Farm war mittlerweile 800 Morgen groß. Dazu gehörten 3000 in Pacht. Es kam selten vor, dass sich Unbefugte auf seinem Land herumtrieben. Schon gut, Teddy. Der Hund ging wütend bellend auf eine Gruppe von 5 Männern los, zog allerdings sofort den Schwanz ein. Er duckte sich immer weg, sobald er ein Gewehr sah. Die Fremden waren Fasanenjäger aus Oklahoma und boten Mr. Klatter Geld an, um auf seinem Besitz jagen zu dürfen. Ich bin nicht so arm, wie ich aussehe. Machen Sie nur. Schießen Sie alles, was Ihnen vor die Flinte kommt. Er ging, um sich an die Arbeit dieses Tages zu machen, der, ohne dass er es ahnte, sein letzter sein sollte. Steig ein, Perry. Ich denke, es kommt in den nächsten 24 Stunden auf jede Minute an. Es ist 9 Uhr vorbei. Bin den Alten nicht losgeworden. Ich wollte nicht, dass er sieht, dass ich das Gewehr mitnehme. Dann hätte er gleich gewusst, dass ich ihn belüge. Was hast du ihm gesagt? Wie wir es abgemacht haben. Wir bleiben über Nacht, wollen deine Schwester besuchen in Fort Scott. Von wegen dem Geld, das sie für dich hat. $1,500. Wegen des Geldes. War er sauer? Warum? Weil er mich nicht ausstehen kann. Und deine Mutter auch nicht. Ich habe das schon bemerkt, an der unbeschreiblichen Art, wie sie mich gestern angeschaut haben. Hat nichts mit dir zu tun, nicht mit dir persönlich. Sie haben das bloß nicht gern, wenn ich mit einem aus dem Gefängnis zusammen bin. Verstehe. Kann ich Ihnen nicht verdenken. Der 31-jährige Perry Smith war erst vor einem Tag nach Kansas gekommen, mit seiner ganzen Habe. Einem Pappkoffer, einer Gitarre und 2 großen Kartons mit Büchern, Landkarten, Liedern, Gedichten und alten Briefen. Dicks Gesicht, als er die Kartons sah. Mann Gottes, Perry, ist das dein Ernst? Den Plunder schleppst du überall mit rum? Jetzt war er also tatsächlich hier, in Olathe, einem Vorort von Kansas City. Und das, obwohl er sich vor 4 Monaten, als er aus der Haft entlassen wurde, geschworen hatte, nie wieder in dieser Gegend aufzukreuzen. Naja, nur für kurze Zeit. Sie würden ihr Ding drehen, wie Dick es nannte, und dann nach Mexiko verschwinden. Deine Eltern sind nette Leute, besonders deine Mutter. Finde ich auch. Richard Dick Hickok, 28, 2-mal geschieden und Vater von 3 Jungen, war unter der Bedingung entlassen worden, dass er bei seinen Eltern wohnen würde. Sie lebten in der Nähe von Olathe auf einer kleinen Farm. Was ist das? Eine Jagdweste? Was willst du damit? Na, was wohl? Entschuldigung, Sir, wir waren auf der Fasanenjagd und haben uns verirrt. Könnten wir mal telefonieren? Sí, señor. Yo comprendo. Für Poesie oder Musik hatte Dick kein Verständnis. Dafür war er ein reichlich praktischer Typ. Und das schätzte Perry an ihm. Er wirkte so robust, so unverwundbar, so männlich. Wird eine Kleinigkeit. Ich sag dir, mit der Flinte blasen wir denen die Grütze aus den Ohren wie nix. Aus den Ohren. Nancy, Telefon! Susan ist dran! Meine Güte, Canyon! Brüll doch nicht so, ich hab ja gehört. Morgen, Susan? Sag mal, wie kommst du dazu, mit Jerry Roth zu flirten? Gestern Abend? Ach, du liebe Zeit, ich hab doch nicht geflirtet. Ich war nervös. Deswegen hielt er meine Hand. Wie süß! Und dann? Dann bin ich mit Bobby auf die Feier der Theatergruppe gegangen. Er hat die ganze Zeit meine Hand gehalten. Das durfte er ja wohl. Sag mal, hast du irgendwas? Nein. Nancy, ich bin deine beste Freundin. Es ist nur wegen Daddy. Er ist seit 3 Wochen in einer furchtbaren Stimmung. Jedenfalls mir gegenüber. Und als ich gestern Nacht nach Hause kam, fing er wieder damit an. Bobby. Ja, er wollte, dass ich mich nicht mehr so oft mit ihm treffe. Aber ich weiß nicht, ob ich der wirkliche Grund für seine schlechte Laune bin. Ich glaube, es ist etwas ganz anderes, worüber er sich ernstlich Sorgen macht. Deine Mutter? Oh, ich weiß nicht. Wir freuen uns doch alle so mit Mom. Du hast ja gehört, was für gute Nachrichten sie aus Wichita mitgebracht hat. Nancy, Jolene ist da. Tut mir leid, Susan. Ich muss aufhören. Die Tochter von Mrs. Katz ist da. Ich habe versprochen, ihr zu zeigen, wie man Kirschkuchen backt. Die 16-jährige Nancy Klatter hatte schon Preise gewonnen für ihre Kochkünste. Seit Mrs. Klatter krank geworden war, führte sie das große Haus praktisch alleine. Außerdem war sie eine glänzende Schülerin, spielte ausgezeichnet Klavier und war Leiterin der Liga junger Methodisten. Okay, das war's. Wir haben gute Arbeit geleistet. Meinst du, der Wagen schafft die Strecke? Klar. Merkt dein Chef nicht, wenn zwei Reifen fehlen? Klar, aber erst in ein paar Tagen. Da sind wir schon längst in Mexiko. Die beiden jungen Männer hatten den Vormittag damit zugebracht, Dicks alten Chevrolet zu überholen. Seit seiner Haftentlassung im August hatte er wieder als Autoschlosser gearbeitet. So unterschiedlich sie im Grunde waren, auf Körperpflege achteten beide sehr. Fast eine Stunde verbrachten sie nach der Arbeit im Waschraum der Werkstatt. Eigentlich haben die mich ganz gut zusammengeflickt. Seit seinem Autounfall vor ein paar Jahren hatte Dick eine etwas verrutschte Physiognomie. Die linke Hälfte seines Gesichtes saß tiefer als die rechte. Mund und Nase waren ein wenig schräg. Sein linkes Auge schielte. Das mit dem Auge macht nichts. Dafür hast du ein Lächeln, um das man sich beneiden kann. Wenn Dick lächelte, schien sein Gesicht wieder normal proportioniert. Dann machte er den Eindruck eines prima Kumpel. Nicht übermäßig hell, aber verlässlich. Tatsächlich hatte er bei einem Intelligenztest die überdurchschnittliche Quote von 130 erreicht. Hey, Schöner. Jedes Mal, wenn du einen Spiegel siehst, dann verfällst du in Trance. Als ob du einen Walfisch oder sowas anglotzt. Von seiner Mutter, einer Cherokesin, hatte Perry die dunkle Hautfarbe und das volle schwarze Haar, das er mit Brillantine pflegte. Von seinem Vater, einem Iren, den Ausdruck anmaßender Selbstgefälligkeit, der immer wieder auf seinem Gesicht auftauchte. Vor allem, wenn er die Gitarre nahm und dazu sang. Im Sitzen wirkte er mit seinen massigen Schultern wie ein Gewichtheber. Im Stehen wie ein übergewichtiger Jockey, denn er war nicht größer als ein 12-jähriges Mädchen. Auch Perry hatte vor einigen Jahren einen Unfall gehabt, mit dem Motorrad. Die Schmerzen in seinen zwergenhaft verkrümmten und von Narben entstellten Beinen waren immer noch so stark, dass er aspirinsüchtig geworden war. Okay, Schöner, steck den Kamm weg. Herausgeputzt wie zwei Gigolos gingen die beiden zum Wagen. Von Olathe bis Holcomb waren es knapp 400 Meilen. Du nimmst es Nancy doch nicht übel, dass sie nicht warten konnte, bis der Kuchen fertig ist? Aber nein. Wissen Sie, was unsere Hausarbeitslehrerin gesagt hat? Nancy Clutter ist immer in Eile, aber sie hat immer Zeit. Ja, alle meine Kinder sind sehr tüchtig. Sie brauchen mich nicht. Mein Mann ist viel auf Reisen, immer woanders. Er ist Vorsitzender der Kansas Landwirtschaftskonferenz, weißt du? Und sogar in Washington hat er zu tun. Von da bringt er mir manchmal diese kleinen Sachen mit. Mhm. Miniaturen. Scheren. Fingerhüte, kleine Figuren, kleine Messer und Gabeln. Sie sind schön. Ja, solche kleinen Dinge gehören einem wirklich. Man braucht sie nirgendwo zurückzulassen. Man kann sie immer mit sich nehmen. Wohin denn? Naja, wo man so hinkommt. Man kann doch mal lange Zeit verreisen. Oder man kann ganz fortbleiben und nicht mehr nach Hause zurückkommen. Möchtest du den kleinen Fächer? Mhm. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber er ist sehr hübsch. Als die 13-jährige Julian Katz gegangen war, war Mrs. Clutter allein im Haus. Ihr Mann war mit Canyon nach Garden City gefahren. Sie konnte sich ebenso gut wieder ins Bett legen. Seit Jahren schlief sie im ehemaligen Zimmer ihrer ältesten Tochter im ersten Stock des Hauses. Trotzdem wirkte der Raum, den sie so selten verließ, wie unbewohnt. Um es als weniger kränkend zu empfinden, dass sie getrennt von ihrem Mann schlief, bewahrte Mrs. Clutter die meisten ihrer Sachen in seinem Zimmer auf. Auf ihrem Nachttisch lag eine Bibel. Darin ein Lesezeichen mit dem Bibelwort: Haltet die Augen offen, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Ich bin dafür. Die Strümpfe sind zu hell. Mein Auge könnte man trotzdem sehen. Sagen Sie, Miss, haben Sie keine schwarzen Strümpfe? Nein, tut mir leid. Lass es uns in einem anderen Laden versuchen. Schwarz ist absolut sicher. Ich habe schon genug Geld in diese Sache investiert. Was willst du? Keiner von denen wird gegen uns aussagen können. Keine Zeugen, habe ich gesagt. Es kann ja auch etwas Unvorhergesehenes passieren, wie sowas eben läuft. Tja, Quatsch. Schlag dir das aus dem Kopf. Da geht nichts schief. Nein, natürlich nicht. Denn es war Dick, der das Ding ausgeheckt und alles lückenlos geplant hatte. Es ärgerte Perry, wie Dick diese beiden Worte vorbrachte. Keine Zeugen, als wären damit alle Probleme gelöst. Das hier ist am besten. Nylonseil. Unzerreißbar, wie Draht. Wie viel Meter brauchen wir? Wie soll ich das wissen, Mensch? Ich denke, dir ist alles klar, verdammt. Da ist erstmal er, dann sie, der Junge und das Mädchen und vielleicht noch die anderen beiden Kinder. Aber es ist ja Samstag, möglich, dass sie Gäste haben. Rechnen wir mit 8 oder am besten 12. Eins ist jedenfalls sicher, dran glauben müssen alle. Scheinen ja ziemlich viele zu sein, die so sicher dran glauben müssen. Habe ich doch gesagt, Kleiner. Die Grütze reicht aus, um damit eine Wand zu bekleistern. Dann kaufen wir am besten die ganze Rolle. Canyon? Canyon? Ja? Weißt du, ob Dad Besuch hat? Vor seinem Büro steht ein Wagen. Das kann eigentlich nur Mr. Johnson sein. Mr. Johnson? Der Mann von der Versicherung. Ah. Als wir aus Garden City zurückkamen, sagte Dad, dass er ihn erwartet. Canyon hatte sich in die sogenannte Höhle, den Keller des Hauses, zurückgezogen. Seit Wochen arbeitete er an einer selbstgezimmerten Truhe, einem Geschenk für seine Lieblingsschwester Beverly, die in Kansas City lebte und noch vor Weihnachten heiraten sollte. Er hatte nichts von dem geselligen Temperament seines Vaters, war eher der Sohn seiner Mutter, empfindsam und zurückhaltend. Vielleicht frage ich Dad, ob er diesen Mr. Johnson zum Abendessen einladen möchte. Was meinst du? Canyon! Hm? Von einer Nonne? Ist das dein Ernst? Wir sollen schwarze Strümpfe von einer Nonne kaufen? Klar. Nonnen besitzen mit Sicherheit jede Menge davon. Und wo willst du die auftreiben? In einem Krankenhaus. Nonnen arbeiten in Krankenhäusern. Zumindest in katholischen. Perry, du Spinner. Du meinst, wir marschieren da rein und bitten die nächste Nonne, die uns über den Weg läuft, dass sie uns ihre schwarzen Strümpfe verkauft? Warum nicht? Wenn du dich nicht traust... Quatsch, trauen. Dein Vater muss ja mächtig einsteigen bei denen. Der Wagen steht jetzt ganze 3 Stunden da. Mhm. Es wurde kühl. Die Dämmerung kündigte sich an. Canyon half Alfred im Gemüsegarten seiner Mutter. Und Nancy kam tropfend vor Nässe auf ihrem Lieblingspferd angeritten. Du holst dir eine Erkältung, wenn du zu dieser Jahreszeit noch im Fluss badest. Ach! Tiere auf die Schnauze küssen. Du hast ja Skita auch immer geküsst. Naja. Naja, was? Ich mach Schluss für heute. Sagt eurem Vater, wegen dem Wochenplan komme ich morgen vorbei. Und das gab er am nächsten Tag zu Protokoll. Und das war das Letzte, was ich von ihnen gesehen habe. Nancy führte die alte Babe zum Stall. Nichts Außergewöhnliches. Alles wie immer. Warum soll ich nicht mitkommen? Weil ich die Sache allein durchziehe. Du wartest hier auf mich. Wieder war der schwarze Chevrolet geparkt. Diesmal vor einem katholischen Krankenhaus. Die Sache mit den schwarzen Strümpfen hatte für Perry nur einen Haken. Nonnen bringen Unglück. Aber genauso fest glaubte Perry an das Schicksal. Es war Schicksal, dass er sich auf diesen Handel mit Dick eingelassen hatte. Hätte er Willie Jay, seinen wohl einzigen Freund, in Kansas City nicht um 3 Stunden verpasst, dann hätte er Dick niemals wiedergesehen. Halt dich von Dick fern. Der Junge ist oberflächlich, ein Angeber und bis in die Knochen verdorben. Willie Jay war in der Kansas State Strafanstalt der Schreiber des Kaplans gewesen und hatte bis zu Perrys Entlassung um dessen Seele gekämpft. Abgesehen von seinen Moralpredigten war er der Einzige, der Perrys Wert und seine Fähigkeiten erkannt hatte. Er sah in dem verkrüppelten Bodybuilder einen ungewöhnlich sensiblen Menschen, einen Dichter, der es verdiente, gerettet zu werden. Aber es sollte nicht sein. Als Perry in Kansas City angekommen war, hatte Willie Jay, der aus der Strafanstalt entlassen worden war, die Stadt schon verlassen. Nichts zu machen. Gibt keine Nonne, die uns ihre Strümpfe verkauft. Das kann doch nicht sein. Hast du überhaupt gefragt? Klar. Das glaube ich dir nicht. Du bist da bloß rein, hast rumgestanden und bist wieder abgehauen. Wie du meinst. Gib schon zu, Kleiner, das war eine Schnapsidee. Was zum Teufel hätten die von mir gedacht? Nonnen bringen Unglück. Wissen Sie, was die Leute hier über Sie sagen? Seit Haarschneiden mehr als $1 kostet, schreibt Herb sogar beim Friseur einen Scheck aus. Stimmt. Ich trage nicht gern Bargeld mit mir herum. Herb Clutter hatte den Scheck ausgeschrieben, aber noch nicht unterzeichnet. Mr. Johnson von der New Yorker Lebensversicherungsgesellschaft hoffte, dass seinem Klienten nicht in letzter Minute noch Zweifel kommen würden. Er hatte ihn über ein Jahr bearbeitet, um ihn so weit zu bekommen. Ich muss für vieles in meinem Leben dankbar sein. Aber es war nur die übliche feierliche Pause. Wer eine Lebensversicherung abschließt, ist in einer ähnlichen Verfassung wie einer, der sein Testament unterzeichnet. Haben Sie jeden Mann meiner ältesten Tochter kennengelernt? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich den Jungen schätze. Auch Frank, der Mann, mit dem meine Tochter Beverly verlobt ist. Sollte mir jemals etwas passieren, dann kann ich mich auf die beiden verlassen. Bonnie allein würde das hier nicht weiterführen können. Aber Herb, Sie sind doch jung, 48. Also wie Sie aussehen. Wissen Sie, was die Leute noch sagen? Es kann passieren, was will. Herb wird sich immer zu helfen wissen. Johnson verstaute den Scheck sorgfältig. Es war die erste Rate auf eine 40.000-Dollar-Police, nach der bei Tod durch Unfall oder andere unnatürliche Ursachen der doppelte Betrag ausbezahlt werden sollte. Every April flights of parrots fly overhead red and green. I see them fly, I hear them high singing parrots. Papageien singen nicht, reden vielleicht, plappern, aber singen, nein. Meine Güte, und da haben die mir noch gesagt, ich dürfte nie mehr nach Kansas. Als verbarrikadierten sie mir damit das Paradies. Und nun guck dir das mal an, die reinste Augenweide, dieses Land. So flach, dass einem schlecht wird. Ich habe darüber nachgedacht, Dick. Wir brauchen ein Boot. Vielleicht können wir in Mexiko eins kaufen. Irgend so ein billiges Ding, aber widerstandsfähig. Damit können wir nach Japan fahren, quer über den Pazifik. Ich will dich nicht bequatschen, aber Japan, das würde dir gefallen. Wunderbare Menschen. Sanft. Und mit Manieren wie Blumen. Hast du mir schon mal erzählt. Und? Darf ich nicht was zweimal sagen? Später. Können wir später drüber reden. Verdammt, Mann, ich hab jetzt anderes im Kopf. Kannst du nicht mal aufhören mit dem Geklimper? I came to the garden alone. Perry kümmerte sich nicht um Dicks Protest. Er sang sich in eine glücklichere Stimmung. Über dem Horizont schwebte der Vollmond. Über seinen letzten Besuch bei den Clutters gab Bobby Rapp, bevor er sich einem Lügendetektortest unterzog, zu Protokoll. Es war Vollmond und ich dachte, Nancy hätte vielleicht Lust, eine Autofahrt mit mir zu machen. Aber ihr Vater hat es nicht erlaubt, weil wir am Abend vorher so spät nach Hause gekommen waren. Dafür lud Nancy mich ein, zum Fernsehen rüberzukommen. Ich war sehr oft bei den Clutters zum Fernsehen. Nancy trug unseren Ring. Vor ein paar Wochen war sie beleidigt und sagte, sie würde ihn für eine Weile abnehmen, weil ich auf der Hochzeit eines Freundes eine Flasche Bier getrunken habe. Aber an dem Abend sah ich, dass sie unseren Ring wieder tragen wollte. Ja. Mr. Clutter hat gelesen. Kenyon wollte eigentlich Trompete üben, aber das hat Nancy ihm verboten, weil Mrs. Clutter schon schlief. Also blieb er bei uns im Wohnzimmer sitzen. Einmal oder auch zweimal klingelte das Telefon. Mr. Clutter telefonierte in seinem Büro. Ich weiß nicht mit wem. Als der Sport zu Ende war, um 10.30 Uhr, bin ich gegangen. Nancy begleitete mich nach draußen und wir verabredeten uns fürs Kino am Sonntagabend. Dann lief sie zurück ins Haus und ich fuhr weg. Durch den Mond war alles fast so hell wie am Tag. Das ist alles, was ich weiß. Das heißt, wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich, dass sich dort jemand versteckt haben muss, hinter den Bäumen. Jemand, der nur darauf wartete, dass ich wegfuhr. Sie fuhren jetzt sehr schnell. Im Licht der Scheinwerfer flogen Reklameschilder vorüber. Perry hatte die Augen geschlossen und döste vor sich hin. Nur noch 7 Meilen. Ich werde davor noch mal tanken. Während sich Dick mit dem Tankwart unterhielt, ging Perry zur Toilette. Die Schmerzen in seinen Beinen waren wieder so stark, als wäre der Motorradunfall eben erst passiert. Bist du okay? Ja, ja. Alles in Ordnung. Bleib nicht die ganze Nacht. Dick wartete ungeduldig. Sollte er sich in Perry geirrt haben? Sollte ausgerechnet er jetzt Angst bekommen haben? Als sie sich vor einem Jahr kennengelernt hatten, hatte er ihn für einen netten Träumer gehalten. Bis ihm Perry eines Tages beschrieb, wie er einfach zum Spaß in Las Vegas einen Neger umgelegt hatte, mit einer Fahrradkette erschlagen. Plötzlich sah er in ihm einen Mann mit wertvollen Eigenschaften, ganz normal veranlagt, aber ohne Gewissen, imstande auch ohne Motiv völlig kaltblütig einen umzulegen. Eine solche Begabung konnte gewinnbringend zur Entfaltung gebracht werden, und so hatte er sich an Perry herangemacht. Nach versunkenen Schätzen tauchen. Er hatte mit ihm Pläne geschmiedet, hatte ihm weisgemacht, dass er seine ganzen Spinnereien für bare Münze nahm. Aber vielleicht war im Grunde ja er der Getäuschte. Dieser kleine Scheißer. Wenn es so war, dann war es aus mit dem Job. Dann gab es nur noch eins. Umkehren und abhauen. Hey, Perry, was ist denn zum Teufel? Ich komm gleich. Was ist denn los? Ist dir schlecht? Okay, gehen wir. Die Stunde um Mitternacht war für Nancy die Zeit, in der sie, wie sie einmal gesagt hatte, ganz sie selbst und hemmungslos eitel sein konnte. An diesem Abend legte sie ihr rotes Samtkleid für den Kirchgang am nächsten Morgen zurecht. Es war das Kleid, in dem sie beerdigt werden sollte. In ihr Tagebuch schrieb sie: Jolene Katz kam heute und ich zeigte ihr, wie man Kirschkuchen macht. Mit Roxy geübt. Bobby war hier, Fernsehen. Ging um 11. Hier ist es, das muss es sein. Da ist die Schule, das ist die Garage. Jetzt müssen wir links abbiegen. Siehst du die Bäume da? Das muss die Auffahrt sein. Warum hältst du? Wir fahren ohne Licht weiter. Langsam fuhr der Wagen wieder an. Ich mochte nicht ins Haus gehen. Die Türen waren ja nie verschlossen. Aber ich hatte Angst. Ich weiß nicht warum, alles war so ruhig. Mr. Katz hatte sein Arbeitszeug an. Er fand, das sei nicht der richtige Aufzug für einen Besuch. Normalerweise setzte er seine Tochter ja nur vor dem Haus der Clutters ab, damit sie mit ihnen zum Gottesdienst nach Garden City fahren konnte. Dass ich mitgekommen war, war reiner Zufall. Ich wollte Nancy überraschen. Ja. Es war dann so, dass Jolene mit mir ins Haus ging. Ich sah sofort, dass die Clutters noch nicht gefrühstückt hatten. Es stand kein Geschirr da. Und dann sah ich Nancys Portemonnaie. Komisch dachte ich, es lag auf dem Boden und war halb offen. Nancys Zimmer ist gleich oben an der Treppe. Ich rief ihren Namen und dann gingen wir hinauf. Das Geräusch unserer Schritte erschreckte mich mehr als alles andere. Sonst war alles so still. Nancys Tür stand offen. Die Vorhänge waren nicht vorgezogen und das Zimmer war voller Sonnenlicht. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber Jolene sagt, dass ich schrie und schrie und schrie. Ich erinnere mich bloß noch an Nancys Teddybär, der mich anstarrte, und an Nancy und wie ich davonrannte. Mr. Katz erzählte mir, dass die beiden Mädchen aus dem Haus gerannt kamen. Jolene schrie, Nancy ist tot. Aber Susan wiederholte immerzu, sie hat bloß Nasenbluten. Nancy hat bloß Nasenbluten. Mr. Katz wusste nicht, was er davon halten sollte. Und als er dann im Wohnzimmer das Telefon entdeckte, die Leitung war durchgeschnitten, fuhr er zu mir ins Lehrerhaus und bat mich, den Sheriff zu verständigen. Ich kannte die Familie Clutter ja erst seit den letzten Schulferien. Aber mit Nancy hatte ich Tom Sawyer einstudiert. Als der Sheriff kam, forderte er gleich Verstärkung und einen Krankenwagen an. Dann fuhren wir zu dritt zum Haus. und ging hinein. Nun, es war ziemlich schlimm. Nancy, dieses hübsche Mädchen, sie war kaum noch zu erkennen. Aus einer Entfernung von etwa 5 Zentimetern war sie mit einem Gewehr von hinten in den Kopf geschossen worden. Die ganze Wand war voll mit Blut. Bis zur Schulter war sie mit der Bettdecke zugedeckt. Als wir die Decke wegnahmen, sahen wir, dass sie einen Bademantel trug. Ihre Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden und ihre Füße waren an den Knöcheln mit einer Art Gardinenkordel gefesselt. Der Sheriff fragte, ist das Nancy Clutter? Und ich sagte, ja, das ist Nancy Clutter. Kenyons Zimmer war leer. Aber im letzten Zimmer, am Ende der Diele, da fanden wir auf ihrem Bett Mrs. Clutter. Sie war auch gefesselt. Nur mit den Händen vorne, so dass es aussah, als betete sie. Mit dem Strick um ihre Handgelenke waren auch ihre Füße gefesselt. Sehr kompliziert, mit fachmännischen Knoten. Das muss ganz schön lange gedauert haben. Ihr Mund war mit Heftpflaster verklebt. Aber sie war genau in die Schläfe geschossen worden. Und die Explosion hatte den Streifen teilweise losgerissen. Ihre Augen waren offen. Weit offen, als sähe sie den Mörder noch an. Sie muss den Mörder angesehen haben. Keiner sagte ein Wort. Wir waren wie betäubt. Ich erinnere mich, dass der Sheriff noch herumsuchte, um die Patronenhülse zu finden. Natürlich fragten wir uns, wo Mr. Clutter war. Und Kenyon. In dem Zimmer, in dem Mr. Clutter schlief, lag am Fußende des Bettes seine Brieftasche. Mit allerhand Papieren und Zetteln um sie herum. Als hätte jemand etwas gesucht. Dass kein Geld darin war, hatte nichts zu bedeuten. Er trug nie Geld bei sich. Seine Brille lag auf einer Kommode. Obwohl er doch ohne Brille nichts sehen konnte. Wir gingen durch das ganze Haus. Schließlich in den Keller. Als erstes fanden wir dort Kenyon. In einer Art Spielzimmer. Er lag auf einer Couch. Den Mund mit Heftpflaster verklebt. Und genau wie seine Mutter an Händen und Füßen gefesselt. Irgendwie hat sein Anblick mich am meisten erschüttert. Ich glaube, weil er noch ziemlich gut zu erkennen war. Obwohl er von vorn direkt ins Gesicht geschossen worden war. Hinter seinem Kopf steckte ein Kissen. Im Heizungskeller lag Mr. Clutter. Ich warf nur einen kurzen Blick auf ihn. Konnte mich kaum überwinden, nochmal hinzusehen. Da war so viel Blut. Auf ihn war ebenso geschossen worden wie auf Kenyon. Von vorn ins Gesicht. Aber wahrscheinlich war er schon vorher tot. Denn außerdem war seine Kehle durchgeschnitten. Er trug ein Pyjama, weiter nichts. Sein Mund war verklebt. Seine Füße waren gefesselt. Seine Hände aber nicht. Er lag ausgestreckt auf einem alten Matratzenkarton. Der Sheriff entdeckte darauf einen blutigen Fußabdruck. Und an dem Gasrohr an der Decke hing noch ein Stück Seil. Offensichtlich war Mr. Clutter mit den Händen da aufgehängt und dann runtergeschnitten worden. Aber warum? Um ihn zu foltern? Was war in der Nacht in dem Haus passiert? Es war so unfassbar. Das Grauen. Die Qualen, die sie durchgemacht haben mussten. Auf die furchtbare Nachricht von der Kanzel herunter und über Telefone mitgeteilt und von Garden Citys Radiostation bekannt gegeben, reagierten die Bürger von Holcomb mit Bestürzung. Die Polizei errichtete eine Absperrung vor der River Valley Farm. Irgendwann verließen 4 Krankenwagen das Grundstück und fuhren an der wartenden Menge vorbei. Wir haben überhaupt nichts gehört. Die ganze Nacht nicht. Keinen einzigen Laut. Wir waren mit dem Baby beschäftigt, meine Frau und ich, weil es krank war. Als der Sheriff mit mir sprach, war ich immer noch zu betäubt, um das Furchtbare zu fassen. Eine ganze Familie. Freundliche, nette Menschen. Tot. Ermordet. Ich konnte es einfach nicht glauben. Herrgott, ich hatte doch hier in meiner Brieftasche Clutters Scheck. Ein Stück Papier, $80.000 wert. Das gibt es doch gar nicht, dass man jemandem eine solche Police ausstellt und wenige Stunden darauf ist er tot. Noch nie hatte jemand Bobby weinen sehen. Weit weg, in Olathe, lag Perry in einem Hotelzimmer und schlief. Neben ihm ein graues Kofferradio. Dick war vor dem Fernseher eingeschlafen, bei einem Baseballspiel. Nie hätte sein Vater das für möglich gehalten. Er konnte ja nicht wissen, dass sein Sohn in den letzten 24 Stunden 800 Meilen gefahren war. Unter anderem. Ganz egal, wie lange es dauert. Ich werde herausbekommen, was in diesem Haus passiert ist. Es war klar, dass Alvin Dewey, Agent des Kansas Bureau of Investigation, den Fall Clutter übernehmen würde. Nicht nur, dass er lange Sheriff in Finney County gewesen war, er hatte auch viele Jahre für das FBI gearbeitet. Wer immer der Täter ist, er kann sich auf einiges gefasst machen. Oh ja. Außer Dewey wurden die KBI-Agenten Harold Nye und Roy Church hauptamtlich mit der Sache betraut. Am Montagmittag hielt Dewey im Büro des Sheriffs von Garden City eine Pressekonferenz ab. Der Fall hatte von Denver bis Chicago Schlagzeilen gemacht. Haben Sie schon eine Theorie? Ich werde hier von Fakten sprechen, nicht von Theorien. Entscheidend ist die Tatsache, dass wir es hier nicht mit einem, sondern mit vier Morden zu tun haben. Und wir wissen nicht, wer von den Vieren das Hauptopfer war. Das Opfer, auf das es der Täter in erster Linie abgesehen hatte. Manche sind der Ansicht, es müsste Mr. Clutter gewesen sein, weil ihm die Kehle durchschnitten und er am schlimmsten zugerichtet wurde. Aber das ist Theorie. Wir kämen schon ein Stück weiter, wenn wir wüssten, in welcher Reihenfolge die Familie umkam. Aber darüber kann uns der Leichenbeschauer noch nichts sagen. Er weiß bisher nur, dass es irgendwann zwischen Samstagabend 11 Uhr und Sonntag früh 2 Uhr passiert sein muss. Wurde eine der Frauen missbraucht? Nein, das können wir ausschließen. Soweit bisher bekannt, wurde in dem Haus auch nichts gestohlen. Heißt das, Sie schließen Raub als Tatmotiv aus? Das wäre zu früh. Ist es richtig, dass keine einzige Patronenhülse gefunden wurde? Das ist doch bei 4 Schüssen recht unwahrscheinlich. Offensichtlich haben wir es mit einem sehr kaltblütigen Täter zu tun. Die einzigen brauchbaren Indizien, die es bisher gab, verschwieg Dewey den Presseleuten. Den blutverschmierten Stiefelabdruck auf dem Matratzenkarton, eine Halbsohle mit Katzenpfotenmuster und die Fußspuren, die eine Großaufnahme des Kartons zum Vorschein gebracht hatte. Sohlen mit Rautenmuster. Eindeutig die Abdrücke von 2 verschiedenen Stiefelpaaren. Mhm. Trotzdem, es müssen nicht 2 Täter gewesen sein. Die Abdrücke mit dem Rautenmuster können alt sein. Du hältst es tatsächlich für möglich, dass ein Mann allein... Rein theoretisch, ja. Vielleicht ein Freund der Familie, der das Haus kannte und wusste, dass Herb im Parterre schlief. Möglicherweise wurde Herb von dem Mann überwältigt und gezwungen, seine Familie selbst zu fesseln, eine nach dem anderen. Dann wurde er in den Heizungskeller gebracht, hat einen Schlag über den Kopf bekommen und ist am Heizungsventil aufgehängt worden. Damit hat der Mörder freie Bahn gehabt, sie der Reihe nach zu töten. Was dagegen spricht, Clutter, der die tödliche Gefahr sah, hätte sicher wie ein Tiger gekämpft. Er war kein Schwächling, er war stark und in bester Verfassung. Kenyon auch. Wie soll ein Mann mit den beiden klargekommen sein? Außerdem sieht es ganz so aus, als seien alle 4 von derselben Person gefesselt worden. Es ist jeweils der gleiche fachmännische Knoten. Was ist eigentlich mit dem Jungen? Hat er sich bereit erklärt zu dem Lügendetektortest? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bobby was damit zu tun hat. Aber er ist bisher der Einzige, bei dem sich ein Tatmotiv finden lässt. Nancy schreibt in ihrem Tagebuch mehrmals, dass ihr Vater nicht wollte, dass sie sich so oft mit ihm trifft. Na, warum eigentlich nicht? Die Clutters waren Methodisten, die Rubs Katholiken. Und wenn es doch Raubmord gewesen ist? Einiges spricht doch dafür. Clutters Brieftasche zum Beispiel, die geöffnet und leer auf seinem Bett lag. Und Nancys Portemonnaie auf dem Fußboden in der Küche. Wie ist es dorthin gekommen? Warum haben die Täter dann Bonnie Schmuck nicht mitgenommen? Außerdem wusste jeder, dass Herb eine Abneigung gegen Bargeld hatte. Er besaß keinen Safe und trug nie größere Summen bei sich. Trotzdem, Clutter hat am Tag zuvor einen Scheck auf $60 eingelöst. Davon müssten wenigstens 50 übrig gewesen sein. Wir haben aber im ganzen Haus keinen einzigen Cent gefunden. Niemand wird für $50 4 Menschen töten. Ja? Mach dir keine Sorgen, Liebling. Schließ einfach ab und mach das Licht auf der Veranda an. Ja. Was ist denn los? Hat Mary Angst? Zum Teufel ja. Wie alle jetzt. Im Morgengrauen bot Holcomb jetzt einen sonderbaren Anblick. Hell erleuchtete Fenster und in den Zimmern Familien, die offenbar die ganze Nacht unruhig lauschend dasaßen. Die Menschen wären nur halb so erregt, wenn es nicht gerade die Clutters gewesen wären. Wenn es jemand getroffen hätte, der weniger angesehen war, weniger gesichert durch Besitz und persönliche Unantastbarkeit. Aber dass ihnen das zustoßen konnte, das ist gerade so, als wenn man den Leuten sagte, dass es keinen Gott im Himmel gibt. Die friedliche Gemeinschaft von Nachbarn und Freunden musste damit fertig werden, dass sie einander misstrauten. Sie teilten die Meinung, die Alfred Stöcklin vor Journalisten geäußert hatte. Ich wette, wenn dieser Fall geklärt ist, werden wir wissen, dass der Mörder im Umkreis von 15 Meilen zu suchen war. Ungefähr 400 Meilen weiter östlich saßen Dick und Perry in der Nische eines Cafés in Kansas City. Ist dein Hamburger nicht auf? Perry, Kleiner. Herrgott, wie soll ich mich konzentrieren, wenn du mich dauernd störst? Du brauchst den Artikel doch nicht 50 Mal zu lesen. Der oder die Mörder handelten ohne erkennbares Motiv. Das ist grammatikalisch nicht korrekt. Handelte oder handelten müsste es heißen. Also ich glaube kein Wort davon. Dieses ganze Gerede, dass sie noch keine Anhaltspunkte haben. Kapier doch, wenn diese Cowboys den geringsten Schimmer hätten, wären sie längst mit klappernden Hufen hinter uns her. Ich sag dir, da stimmt was nicht. Ich spüre sowas. Nur deswegen bin ich überhaupt noch am Leben. Erinnerst du dich an Willie J.? Er hat gesagt, ich wäre ein geborenes Medium. Zum Beispiel damals in Japan. Ich habe da mal im Hafen gearbeitet, beim Beladen eines Schiffes. Plötzlich hörte ich eine Stimme in mir. Los, spring. Ich sprang ungefähr 3 Meter zur Seite. Und was passiert? Schon kam die Ladung runtergekracht, gut 20 Zentner. Wenn du keinen Hunger hast, esse ich das, okay? Kurz vor meinem Motorradunfall habe ich alles vor mir gesehen. Genau wie es dann passiert ist. Den Regen, die rutschige Fahrbahn und mich auf der Straße. Blutig, mit gebrochenen Beinen. Genauso geht es mir jetzt. Irgendwas sagt mir, dass das eine Falle ist. Und wenn du immer nur Aspirin in dich reinstopfst, ist es kein Wunder, dass du spinnst. Nun komm schon, Kleiner, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben das Ding prima gedreht. Genau betrachtet bin ich doch überrascht, dich das sagen zu hören. Okay, ich war vielleicht falsch informiert. Na sowas. Aber insgesamt war das eine runde Sache. Es gibt keinen Anhaltspunkt, der sie zu uns führen könnte. Ich wüsste doch einen. Floyd. Hieß der Kerl nicht so? Dick hatte diesen Schlag unter die Gürtellinie verdient. Trotzdem sah Perry mit Unbehagen, wie wütend seine verrutschte Visage plötzlich aussah. Es wäre unklug, sich jetzt mit ihm zu überwerfen. Wenn sie zusammenblieben, könnten sie sich bei einer Verhaftung gegenseitig die Stange halten. Außerdem wollte Perry nicht auf die gemeinsamen Abenteuer verzichten, die sie geplant hatten. Mr. Floyd Wells. Mit dem Kerl abzurechnen, das wäre es wert, zum Beispiel wegen so einem Scheckding geschnappt zu werden. Wenn ich dann wieder reinkäme, ein Messer mitten ins Herz, Kleiner. Ach, warum soll er eigentlich reden? Er hat sicher Angst. Stimmt. Darauf kannst du dich verlassen. Der hat Schiss. Das mit dem Unfall, wenn du das so genau gewusst hast. Warum hast du dich dann überhaupt noch auf die Karre gesetzt? Ich glaube, wenn etwas geschehen soll, bleibt nur die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht geschieht. Das ist wie mit dem Traum, den ich von Kindheit an immer wieder gehabt habe. Ich träume, ich bin in Afrika, im Dschungel. Und da ist ein Baum, voller Diamanten. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich die Hand danach ausstrecke, fällt eine Schlange über mich her und wird mich verschlingen. Und trotzdem nehme ich das Risiko auf mich. Ich fasse zu und... Und die Schlange verschlingt dich. Ja, ich kämpfe mit ihr. Und? Ach was, ist nicht weiter wichtig. Doch, das war es. Nur hatte Perry keine Lust, Dick davon zu erzählen. Von dem großen gelben Vogel, der in seinen Träumen herabgeschwebt kam, um ihn zu retten. Das erste Mal, als er ein von allen gehasstes 7-jähriges Mischlingskind war und in einem Waisenhaus lebte. Eine der Nonnen hatte ihn wieder einmal geschlagen, weil er ins Bett gemacht hatte. Mit einer Taschenlampe so fest, dass sie zerbrach. Da war er ihm erschienen. Ein Vogel größer als Jesus. Ein Racheengel, der die Nonnen mit seinem Schnabel blendete, ihre Augen fraß und ihn, während sie um Gnade bettelten, hinwegtrug zum Paradies. Ich bin normal. Ich träume nur von blonden Weibern. Übrigens, kennst du den Witz von der Mutterziege, die einen Albtraum hat? Schau, da. Was ist das? Sie verbrennen die Sachen aus dem Haus. Die Matratzen, die Decken, alles. Komm, lass uns fahren. Eine Zeit lang waren Bobby und ich jeden Tag zusammen. Wir fuhren in seinem alten Ford herum. Das Radio spielte ununterbrochen. Wir hatten uns im Grunde nichts zu sagen. Wohin man kam, wurde man an das erinnert, was geschehen war. Einmal standen am Fluss Leute und fischten mit Netzen und Stangen. Sie suchen nach den Waffen, nach dem Messer, dem Gewehr. Mich interessierte nicht besonders, wer es getan hat, das ganze Geschwätz. Es schien mir so nebensächlich. Meine Freundin war tot. Alles andere war unwichtig. Wir sollten zu Nancy gehen. Wir sollten bei ihr sein. Ich wünschte, wir wären nicht hingegangen. Die Toten waren aufgebahrt am Tag der Beerdigung. Sie sahen so beängstigend aus. Die Wattepolster, die die Köpfe umhüllten, sie waren mit Glanzmasse bespritzt. Nancy trug ihr rotes Samtkleid. An der Begräbnisfeier für die vier Opfer nahmen an diesem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Tag 1000 Menschen teil. 1000 Leute, Dick! Perry war nervös. Sie mussten irgendwie zu Geld kommen und die Sache mit dem Scheck, wie Dick sich ausdrückte, lag ihm im Magen. Du brauchst weiter nichts zu tun, als dazustehen. Du darfst bloß nicht lachen und dich über nichts wundern, was ich sage. Dick marschierte dann in diesen Laden in Kansas City, als würde er ständig solche Dinger drehen. Aalglatt und clever. Das musste man ihm lassen. Mein Freund will heiraten. Wie finden Sie das? Ein hässlicher Zwerg wie der schnappt sich eine Puppe, die nicht nur eine Filmfigur hat, sondern auch noch Kohle. Ich bin sein Trauzeuge und habe versprochen, den jungen Mann zu dem schönsten Bräutigam in ganz Kansas zu machen. Sie können ihm doch sicher einen ordentlichen Anzug verpassen. Als es ans Zahlen ging, langte Dick an seine Gesäßtasche, runzelte die Stirn und sagte: Verdammt, ich habe meine Brieftasche vergessen. Akzeptieren Sie auch Schecks? Es funktionierte. Und nicht nur einmal. Als die Läden gegen Abend schlossen, hatten sie den Wagen voll mit gut verkäuflichen Waren. Außerdem genug Bargeld für die ersten Tage. Warum ziehst du denn so ein Gesicht? Ich meine, du hast doch jetzt allen Grund zu triumphieren. Du warst toll. Manchmal habe ich sogar geglaubt, was du gesagt hast. Das Mädchen, das ich heiraten sollte, ich konnte mir richtig gut vorstellen. Kannst du nicht mal aufhören mit der Quaselei? Klar, kann ich. Ja, ich kann dir schon sagen, was los ist. Mein Vater ist ein guter, anständiger Kerl und meine Mutter, du kennst sie ja. Was wird jetzt aus ihnen? Ich bin dann in Mexiko oder sonst wo? Aber sie kriegen es ganz dick, wenn das mit den Schecks zum Platzen kommt. Mensch, das ist doch ganz einfach. Wir können doch das Geld aufbringen. Wenn wir erstmal in Mexiko sind, kommen wir schnell zu Geld, zu viel Geld. Und wie? Wie? Perry war verstört. Sie hatten doch oft genug über alles gesprochen. Goldschürfen und nach versunkenen Schätzen tauchen waren nur zwei ihrer Pläne. Da war doch noch das Vermögen, das sie auf Coco Island, einer Insel vor Costa Rica, erwartete. Das ist kein Witz, Dick. Ich habe eine Karte von der Gegend. Peruanische Goldbarren und Juwelen im Wert von 60 Millionen Dollar. 1821 darf er graben. Und selbst wenn wir nur einen Teil finden... Dick, hörst du überhaupt zu? Bisher hatte Dick immer großes Interesse an seinen Ideen gezeigt. Aber jetzt, Perry, kam Zweifel. Vielleicht hatte Dick nur so getan, ihn bewusst getäuscht. Kannst dich auf mich verlassen, Kleiner. Ich bin dabei. Ja... Es war 2 Uhr nachts und wieder ging das Telefon. Die Anrufe kamen von Journalisten oder von Leuten, die völlig abwegige Theorien zu den Morden entwickelten. Aber Dewey war sowieso zu nervös und niedergeschlagen, um schlafen zu können. Wer war es? Ein Verrückter. Wollte ein Geständnis ablegen. Vorausgesetzt, er bekommt die $1,000 Belohnung. Versuch zu schlafen. Der Lügendetektortest hat Bobby Rupp von jedem Verdacht freigesprochen. Und Mr. John konnte nachweisen, dass er in der Mordnacht in Oklahoma war. Mr. John? Ja, der Farmer, bei dem wir das Seil gefunden haben, das auf die gleiche Weise geknotet war wie die Fesseln der Toten. Das Einzige, was wir haben, sind die Fußspuren und das verschwundene Radio von Kenyon. Hm. Ja, die Täter müssen es mitgenommen haben. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass eine ganze Familie wegen ein paar lumpigen Dollar und einem Radio ermordet wird. Warum lag Herb auf diesem Matratzenkarton? Mir geht dieses Bild nicht aus dem Kopf. Warum haben sich die Mörder die Mühe gemacht, den Karton vom hinteren Ende des Kellerraumes zu holen? Oder die Bettdecken? Was muss das für ein Mensch gewesen sein, der zwei Frauen fesselt und sie dann sorgfältig zudeckt? Oder das Kissen unter Kenyons Kopf. Warum haben sie es bloß dahin gesteckt? Ich glaube, um es dem Opfer bequemer zu machen. Zumindest einer der Täter muss Mitleid mit ihnen gehabt haben. Eine Art pervertierter Zärtlichkeit. Aber wie passt das zu der offensichtlichen Kaltblütigkeit und Gerissenheit des Verbrechens? Quäl dich nicht. Versuch zu schlafen. Ja. Die Antwort muss in der Vergangenheit liegen. In einem Ereignis, das vor Jahren passiert ist. Vielleicht haben die Mörder oder zumindest einer von ihnen früher bei Herb gearbeitet. Dadurch hat er die Familie gut gekannt, sie besonders gemocht. Die Kinder waren vielleicht noch klein. Und dann ist etwas vorgefallen, das einen solchen Hass bei dem Mörder hervorgerufen hat, dass er sich jetzt, Jahre später, dafür gerecht hat. Was ist? Ja. Wo willst du hin? Nochmal die Fotos ansehen. Ich muss etwas übersehen haben. Geht's jetzt endlich los? Na hör mal, das ist doch dein ganzer Kram, der noch rein soll. Am Abend des 21. November, es war ein Samstag, verließ der alte Chevrolet Kansas City, völlig überladen. Selbst auf dem Dach waren Gepäckstücke verschnürt. Perry musste sein liebstes Besitzstück, seine Gitarre, auf den Schoß nehmen. Irgendwo im Wagen war auch das graue Kofferradio verstaut. Jetzt lag Mexiko vor ihm. Eine neue Chance. Ein richtiges Leben. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Kurt Heinrich Hansen. Erster Teil: Die sie als Letzte sahen. Die Rollen und ihre Darsteller: Perry, Jens Wawrczyk. Dick, Jens Holger Kretschmer. Mr. Klotter, Harry Teschner. Mrs. Klotter, Uli Philipp. Nancy, Laura Mehr. Kenyon, Nicola Fritzen. Hendrix, Ulrich Frank. Erzähler, Gerhard Garbers. In weiteren Rollen: Karin Anselm, Rainer Bock, Florian Fischer, Reinhard Glemnitz, Wolfgang Priegler, Jule Ronstedt, Peter Rühring, Helmut Stange, Ruth Wiedemann. Ton und Technik: Günter Hess und Daniela Röder. Assistenz: Martin Trauner. Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002. Redaktion: Erwin Weigel.